1. Isaac rief Jacob zu sich, im in zu segnen, und weise in ausdrücklichen, unter keinen Umständen ein Frau ausdem Volk der Kanaaniter zu heiraten. 2. Er forderte ihn auf, nach Mesopotamien zum Haus seines Großvaters Betuel zu reisen und dort ein der Tochter Labens, des Bruders seiner Mutter, zur Frau zu nehmen. 3. Isaac sprach den Siegen aus, das der Allmächtige Gott Jacob fruchtbar machen und sein Nachkommen so zahlreich werden den lassen moge, das Zumstammvater einer Vielzahl von Volken word. 4. Zu dem Salty Gott im und seinen Nachkommen den Siegen Abrahams übertragen, damit er das Land, in dem er dersit als Fremdelebter, rechtmassig als Eigentum in Besitz nehmen kann. 5. Daraufhin verabschiedet Isaac seinen Sohn Jacob, der sich auf den Weg nach Mesopotamien zu Laban machte, dem Sohn des Aramers Betuel und Bruder Rebekkas. 6. Esau bemerkt, dass Isaac Jacob gesegnet und in zur Brautschau nach Mesopotamien geschickt hat, wo bei er im untersagte, ein Kanaaniterin zur Ehefrau zu wählen. 7. Erkannte zu dem, dass Jacob der Anweisung seiner Eltern gefolgt war und tatsächlich die Reise nach Mesopotamien angetreten hat. 8. Daraus schloss Esau, dass die Kanaanitischen Frauen in den Augen seines Vaters Isaac kein Ansehen genossen und dessen Missfallen erregten. 9. Infolgedessen begab sich Esau zu Ismael und heirate zusatzlich zu seinen bisherigen Frauen Mahalat, die Tochter Ismaels und Schwester Nebajots. 10. Waren dessen Verlius Jacob Beersheba und setzte sein Reis in Richtung Haran fort. 11. Als die Sun untergegangen war, erreichte einen bestimmten Ort, und dem übernachtet, wollte einen der Dortigen Stein als Kopstutz und legte sich schlafen. 12. In einem Traum sah ein Leiter, die auf der Erde standen bis zum Himmel reichte, waren Engel Gottes auf er auf und abstiegen. 13. Der Herr stand vor ihm und erklärt, dass er der Gott seiner Vorfahren Abraham und Isaac sei und ihm so seinen Nachkommen das Land schenken word, auf dem gerade Route. 14. Sein Nachkommen Sultan so zahlreich wie der Staub der Erde werden und sich in all Himmels Richtungen ausbreiten, so dass durch ihn und sein Nachfahren all Volke gesegnet werden. 15. Gott versichert ihm seinen Beistand und schutz auf all seinen Wegen so ein sich hier Rucke in Diocese Land, da sein Versprechen Gewiss erfüllen word. 16. Als Jacob ausdem Schlaf erwacht, word ihm bewusst, dass der Herr in diesem Ort gegenwärtig war, wann das er es zuvor bemerkt hat. 17. Von Ehrfurcht ergriffen, bezeichnet er die Stadt als einen heiligen Ort, der als Wohnung Gottes und Tor zum Himmel anzusehen sei. 18. Am nächsten Morgen nahm Jacob den Stein, der ihm als Kopfstutz gedeihend hat, stellte ihn als Gedenkstein auf und waiting, in dem Roll darüber goss. 19. Er nannte den Ort Bethel, obwohl die dortige Stadt ursprünglich unter dem Namen Luz bekannt gewesen war. 20. Jacob legte ein Gelübde bei und erklärt, dass, wenn Gott ihn auf seine Reise beschützen und in mit Nahrung und Kleidung versorgen wird, 21. Und wohlbehalten in das Haus seines Vaters zurückkehren kann, der Herr fortan sein Gott sein soll. 22. A verse brach zu dem, dass der errichtet Gedenkstein ein Haus Gottes werden soll und Gott true den Zenten Teil von allem geben word, was im Fange.